Ja, es ist eine große Freude für mich, dass wir heute diesen Taufgottesdienst gemeinsam feiern können. Und wie manche von euch wissen, bin ich selbst ja auch ziemlich frisch noch vom Bibelseminar hier. Das ist auch meine erste Taufe. Insofern freue ich mich ganz besonders. Und ich freue mich, dass so viele von euch hier sind zu diesem wichtigen Ereignis. Aline, Jonathan und Pierre sind heute Nachmittag hier, um sich als Ausdruck ihres Glaubens und Vertrauens zu Jesus Christus und im Gehorsam zu seinem Wort taufen zu lassen. Bevor wir diese heilige Anordnung Jesu gleich vollziehen, ist es aber wichtig, dass wir begreifen und verstehen, weshalb wir das tun und was bei der Taufe eigentlich geschieht. Für uns als Christen ist es wichtig und klar, dass Gottes Wort die Grundlage ist für alles, was wir als Gemeinde tun. Wenn Gott uns in seinem Wort nicht dazu rufen würde, uns taufen zu lassen, dann hätten wir auch keine Veranlassung dazu und keine Basis, keine Grundlage. Aber Gottes Wort ist klar an dieser Stelle. Jesus Christus hat seinen Jüngern vor seiner Himmelfahrt den folgenden klaren Befehl und Auftrag erteilt: Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum gehet zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin bei euch jeden Tag bis ans Ende der Welt. Dieser Befehl, und ich weiß nicht, ob wir den zeigen können, vielleicht kommt er ein bisschen später. Dieser Befehl ist also die Basis und die Grundlage für die Taufe, die wir heute vollziehen werden. Und sie ist damit ein Ausdruck unseres Glaubens, unseres Gehorsams und damit letztendlich auch unserer Liebe zu Jesus, der gesagt hat: Wenn ihr mich liebt, dann werdet ihr meine Gebote halten. Der Vers, den wir gerade gelesen haben, ist doch als Missionsbefehl bekannt und beginnt nicht erst mit den Worten: Geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern, sondern mit der Basis und der Grundlage für diesen Auftrag, ohne die der Missionsbefehl keinen Sinn machen würde. Jesus sagt, dass ihm alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist. Das bringt sowohl seine Gottheit als auch seine Allmacht und seine Souveränität zum Ausdruck. Durch seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung von den Toten hat Jesus ein für allemal über Sünde, Tod und Teufel triumphiert und dadurch Macht, Menschen durch sein Evangelium für immer zu verändern und zu retten. Und Gott wirkt das durch seine Jünger und seine Gemeinde bis heute. Und genau das ist auch der Grund, weshalb Aline, Jonathan und Pierre heute Nachmittag hier sind und sich taufen lassen. Jesus ist der Grund. Er hat durch sein Sterben und Auferstehen nicht nur möglich gemacht, dass wir an ihn glauben können, sondern er hat unseren Glauben und unsere Errettung am Kreuz sichergestellt und garantiert, weil er, wie es in der Offenbarung 5 heißt, mit seinem Blut Menschen aus allen Stämmen und Völkern für Gott erkauft hat. Das ändert nichts daran, dass Aline, Jonathan und Pierre ihr Vertrauen aus freien Stücken auf Gott gesetzt haben, aber es macht deutlich, dass selbst diese Entscheidung und dieser Glaube durch Jesu Blut erkauft wurde und Jesus allein daher alle Ehre gebührt. Jetzt begreifen wir vielleicht, dass die Taufe für den Christen kein optionaler Zusatz ist, für die, die es wirklich ernst meinen, sondern dass es ein obligatorischer Schritt des Glaubensgehorsams ist, den Jesus von jedem fordert, der zum Glauben an ihn kommt. Aber es hilft uns nicht unbedingt besser zu verstehen, was Taufe eigentlich bedeutet und ausmacht. Wir hatten vor einigen Wochen ein paar Gäste hier aus muslimischen Ländern im Gottesdienst, die bis dahin noch nie in einem christlichen Gottesdienst gewesen waren. Und es war absolut faszinierend für sie, als sie gesehen haben, wie wir Abendmahl feierten. Es war was völlig Neues und Fremdes für sie. Und du konntest sehen, dass sie nicht wirklich verstanden, worum es ging. Und mit der Taufe ist es ähnlich. Wir sehen einen Täufer und einen Täufling im Wasser den Akt der Taufe vollziehen, aber wir begreifen und verstehen nicht unbedingt, was das soll. Was bedeutet das und was geschieht da genau? Wenn wir Gottes Wort an diesem Punkt befragen, dann müssen wir uns zunächst bewusst machen, dass die Bibel kein Lexikon ist, wo wir einfach unter T wie Taufe nachschauen können und dann einen Eintrag wie auf Wikipedia erhalten. Die Bibel besteht aus 66 Büchern, die von vorne bis hinten eine zusammenhängende Geschichte von Gottes Plan für seine Schöpfung beschreibt, vom Anbeginn, vom Anbeginn bis ans Ende der Zeit. Und wir sind Teil dieser heilsbringenden Geschichte, die im vollbrachten Werk von Jesus ihren Höhepunkt hat. Und wenn wir in dieser Geschichte nach dem Wort Taufe suchen, werden wir feststellen, dass es an zahlreichen Stellen in der Schrift vorkommt, und zwar ausschließlich im Neuen Testament. Weil wir heute Nachmittag aber nicht die Zeit haben, alle diese Stellen im Detail anzuschauen, werden wir auf ein altes und bewährtes Hilfsmittel zurückgreifen, das in der Kirchengeschichte schon seit Hunderten von Jahren existiert und unzähligen Christen ihrem Glauben geholfen hat. Ich spreche von sogenannten Katechismen oder Glaubensbekenntnissen, die zusammenfassen und zum Ausdruck bringen, was die Bibel lehrt und woran wir als Christen glauben. Es gibt hier eine Vielzahl unterschiedlicher Bekenntnisse, und diese Bekenntnisse oder Katechismen sind natürlich niemals ein Ersatz für die Heilige Schrift selbst. Sie sind im Gegenteil zur Bibel fehlbar und haben nicht den Anspruch, Gottes inspiriertes Wort zu sein. Dennoch gleichzeitig sind sie ein ungeheuer wertvoller Schatz, der uns im Glauben stärken kann. Und es ist interessant, dass drei der bekanntesten protestantischen Bekenntnisse Taufe auf sehr ähnliche Art und Weise erklären. Im ersten, woraus ich zitiere, im Westminster Glaubensbekenntnis von 1646 heißt es folgendes: Die Taufe ist ein Sakrament des Neuen Testamentes von Jesus Christus eingesetzt, damit sie für den Täufling ein Zeichen und Siegel des Gnadenbundes sei, des Eingepflanztwerdens in Christus, der Wiedergeburt, der Sündenvergebung und seiner Übergabe an Gott durch Jesus Christus, um das Leben aus der Erneuerung zu führen. Die Verwaltung dieses Sakramentes soll in der Kirche Christi nach seinem ausdrücklichen Auftrag bis ans Ende der Welt fortbestehen. Dann schauen wir uns das englische Baptistenbekenntnis von 1689 an. Da heißt es wie folgt: Die Taufe ist eine Anordnung des Neuen Testaments, die von Jesus Christus eingesetzt wurde. Sie ist für den Getauften ein Zeichen für die Gemeinschaft mit ihm in seinem Tod und seiner Auferstehung, für sein Eingepfropftsein in ihn, für die Sündenvergebung und für seine Hingabe an Gott durch Jesus Christus, um in der Neuheit des Lebens zu leben und zu wandeln. Das älteste von diesen drei Bekenntnissen kommt jedoch aus unserem eigenen Land. Und das ist der Heidelberger Katechismus von 1563. Und der arbeitet mit Fragen und Antworten. Und dazu ist die Frage im Heidelberger Katechismus wie folgt: Wie wirst du in der heiligen Taufe erinnert und gewiss gemacht, dass das einmalige Opfer Christi am Kreuz dir zugutkommt? Und die Antwort ist wie folgt: Christus hat dies äußerliche Wasserbad eingesetzt und dabei verheißen, dass ich so gewiss mit seinem Blut und Geist von der Unreinheit meiner Seele, das ist von allen meinen Sünden, reingewaschen bin, wie ich äußerlich durch das Wasser gereinigt werde, das die Unsauberkeit des Leibes hinwegnimmt. Alle diese drei Bekenntnisse stimmen darin überein, dass die Taufe ein Zeichen oder Symbol für den Gnadenbund Gottes mit seinem Volk ist. So wie es im alten Bund das Zeichen der Beschneidung gab, das an allen männlichen Nachkommen Israels am achten Tag vollzogen wurde, gibt es jetzt im neuen Bund das Zeichen und Symbol der Taufe. Darauf scheint Paulus in Kolosser 2 hinzuweisen, wenn er Folgendes sagt: Verbunden mit ihm, warten wir mal, ob wir die haben. Verbunden mit ihm, also mit Christus, seid ihr auch beschnitten worden. Allerdings handelte es sich dabei nicht um einen äußerlichen Eingriff an eurem Körper, sondern um das Ablegen der von der Sünde beherrschten menschlichen Natur. Das ist die Beschneidung, die unter Christus geschieht. Ihr wurdet zusammen mit ihm begraben, als ihr getauft wurdet, und weil ihr mit ihm verbunden seid, seid ihr dann auch zusammen mit ihm auferweckt worden. Denn ihr habt auf die Macht Gottes vertraut, der Christus von den Toten auferweckt hat. Ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot, tot aufgrund eurer Verfehlung und wegen eures unbeschnittenen, sündigen Wesens. Doch Gott hat uns alle unsere Verfehlung vergeben. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderung des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er nicht mehr für gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Wenn wir diese beiden Zeichen von Beschneidung und Taufe miteinander vergleichen, dann wird schnell deutlich, dass es nicht nur Gemeinsamkeiten, sondern auch wichtige Unterschiede gibt. So gilt das Zeichen des neuen Bundes nun nicht nur Männern, sondern auch Frauen. Und zum anderen sollen nicht all die getauft werden, die zum ethnischen Volk Israel, sondern nur die, die zum neuen, wahren Israel gehören, die an Jesus als den verheißenen Messias glauben und die eine Beschneidung des Herzens erfahren haben. Die Symbolik des Wassers soll dann aber vor allem eins deutlich machen, und zwar das Abwaschen unserer Sünde. Paulus schreibt hier in seinem Brief an Titus, er sagt, durch das Bad der Wiedergeburt hat er den Schmutz der Sünde von uns abgewaschen und hat uns zu neuen Menschen gemacht. Und Lukas sagt in der Apostelgeschichte, Ananias sagt das jetzt hier zu Paulus, er sagt, also, was zögerst du noch? Steh auf und lass dich taufen, rufe dabei im Gebet den Namen Jesu an, dann wirst du von deinen Sünden reingewaschen werden. Und zu guter Letzt schreibt der Autor des Hebräerbriefes, wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet, durch den Vorhang hindurch, das heißt konkret durch das Opfer seines Leibes, hat er einen Weg gebahnt, den bis dahin noch keiner gegangen ist, ein Weg, der zum Leben führt. Und wir haben einen hohen Priester, dem das ganze Haus Gottes unterstellt ist. Deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Wir sind ja in unserem Innersten mit dem Blut Jesu besprengt und dadurch von unserem schuldbeladenen Gewissen befreit. Wir sind an unserem Körper mit reinem Wasser gewaschen. Und damit das nicht missverstanden wird, gibt es dann im Heidelberger Katechismus die berechtigte Frage, ist denn das äußerliche Wasserbad selbst die Abwaschung der Sünden? Und die Antwort ist natürlich nein. Denn allein das Blut Jesu Christi und der Heilige Geist reinigt uns von allen Sünden. Die Taufe ist ein Symbol und ein Zeichen für das Abwaschen unserer Sünden, aber nicht das, was uns wirklich effektiv reinigt. Das hat nur Jesus durch seinen Tod und seine Auferstehung für uns, für euch, am Kreuz getan. Neben dem Abwaschen unserer Sünde ist die Taufe auch ein Zeichen für unser Einssein mit Jesus in seinem Sterben und Auferstehen und für unsere geistige Wiedergeburt. Paulus sagt an die Galater gewandt, ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, ihr habt Christus angezogen. So wie ihr diese Taufklamotten angezogen habt, so habt ihr in der Taufe, sagt Paulus, Christus angezogen. Und an die Gemeinde in Rom sagt er Folgendes. Er sagt, wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Denn wenn sein Tod gewissermaßen unser Tod geworden ist und wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind, dann werden wir auch im Hinblick auf seine Auferstehung mit ihm eins sein. Und dieser letzte Text, den ihr jetzt hier vorne noch seht, der macht auch deutlich, dass Taufe das neue Leben deutlich macht, das wir jetzt in Jesus haben. Und das soll auch in eurem Leben, im Leben der Täuflinge sichtbar werden. Das bedeutet nicht, dass die Täuflinge von jetzt an nicht mehr sündigen, sondern es bedeutet, dass sie sich grundsätzlich dazu verpflichten, so zu leben, wie es Gott von uns in seinem Wort fordert, damit sie in der Welt genauso wie wir alle, die wir schon getauft sind, Jesus treu repräsentieren und widerspiegeln. Und das wird auch gleich bei den Tauffragen noch einmal deutlich werden. Wenn die Täuflinge gefragt werden, ob sie der Sünde und dem Bösen entsagen und damit dem alten Leben den Rücken zukehren und gleichzeitig das neue Leben in Christus ergreifen und so leben wollen, wie es Gott in seinem Wort sagt. Dieses neue Leben können sie aber nur dadurch leben, weil sie durch Jesus in der Tat neues Leben haben und Gottes Gnade in euch wirksam ist. Ich hoffe, dass diese vielen Schriftstellen, die wir uns angeschaut haben, dass sie eines deutlich gemacht haben. Die Taufe ist letztendlich ein riesiges Werbeplakat für das Evangelium. Und als Christen haben wir das große Vorrecht, die gute Nachricht von Jesus Christus nicht nur in der Predigt zu hören, mit unseren Ohren oder in Liedern zu besingen oder im Gebet Gott dafür zu danken. Nein, wir dürfen das Evangelium in der Taufe mit unseren Augen sehen, mit unseren Ohren hören und im Falle der Täuflinge an unserem eigenen Körper mit unseren Sinnen spüren und fühlen und im Glauben ermutigt sein. Neben der Bild- und Zeichenhaftigkeit der Taufe stellt sich dann aber auch die wichtige Frage, ob in der Taufe irgendetwas geschieht oder ob es nur einen rein symbolischen Charakter hat. Es gibt einige Schriftstellen, auch einige, die wir gerade gelesen haben, die nahelegen, dass es bei der Taufe in der Tat um mehr als nur die reine Symbolik geht und dass Gottes Gnade in besonderer Weise wirksam ist. Manche Glaubensbekenntnisse sprechen deswegen an dieser Stelle auch neben dem Zeichen von einem sogenannten Siegel Gottes. Ein Siegel deshalb, weil Gott in der Taufe seine Liebe zu dem Täufling, zu euch, unter Beweis stellt, indem er euch zusichert, dass die Symbolik der Taufe des Zeichens Realität ist. Er versichert euch, dass eure Sünde so sicher abgewaschen und vergeben ist, wie das Wasser in der Taufe über euch hinwegwäscht. Es ist eine Gewissheit des Evangeliums, die der Täufling hautnah und ganz persönlich erfährt, ähnlich wie beim Abendmahl, was wir alle feiern, wiederkehrend. Diese Taufe selbst rettet zwar niemand, aber die, die an Jesus glauben und bereits gerettet sind, erleben in der Taufe, wie real und gewiss Gottes Rettung wirklich ist. Und das sollt auch ihr heute Nachmittag erfahren und erleben, lieber Aileen, lieber Jonathan und lieber Pierre. Und es soll ein Tag und ein Moment sein, an den ihr euch oft in eurem Leben erinnert und durch den ihr immer wieder in eurem Glauben ermutigt werdet, vor allem auch in schwierigen Zeiten und in Krisen. Letztendlich ist die Taufe aber auch immer eine riesige Ermutigung für die ganze Gemeinde, für jeden, der heute hier ist. Gerade auch, weil sie uns an unsere eigene Taufe erinnert. Genauso wie Gott sich heute zu Aline, zu Jonathan und zu Pierre stellt, hat Gott sich auch zu dir und mir gestellt, wenn du an ihn glaubst und auf seinen Namen getauft bist. Wir müssen immer wieder neu an die gute Nachricht, an das Evangelium erinnert werden, und die heutige Taufe tut das auf ganz besondere Art und Weise. Und wenn du heute Nachmittag vielleicht hier bist und wenn du keine persönliche Vertrauensbeziehung zu Jesus hast, dann bete ich, dass Gott dir auch durch diese Taufe die Augen öffnet und dass du ernsthaft darüber nachdenkst, was es mit diesem Jesus auf sich hat und weshalb er vor 2000 Jahren gestorben und auferstanden ist. Ergreif die Gelegenheit beim Schopf und komm mit uns beim Kaffee und Kuchen nachher ins Gespräch oder frag die Täuflinge selbst, warum ihnen dieser Jesus so viel bedeutet. Es gibt nichts, worüber wir lieber mit dir sprechen würden. Es bleibt mir noch zu sagen, dass Taufe im Neuen Testament ein wichtiges Bindeglied ist zwischen Bekehrung und Gemeindemitgliedschaft. Was wir in der Bibel sehen, was in der Bibel normal ist und was auch bei uns Realität sein sollte, ist, dass Menschen das Evangelium hören und zum Glauben kommen, dass sie sich anschließend taufen lassen und der Gemeinde hinzugefügt werden. In vielen Gemeinden und so auch bei uns ist dieser letzte Akt der Gemeindemitgliedschaft ein separater Schritt, der sich nicht automatisch an die Taufe anschließt. Dennoch ist es von der Bibel her richtig und wichtig, dass ihr nach der Taufe damit plant, in einer bibeltreuen Gemeinde Mitglied zu werden, als ein Ausdruck eures Christseins und eurer Teilhabe am Leib Christi. Und darüber haben wir auch schon im Taufgespräch gesprochen und ihr habt deutlich gemacht, dass ihr das nachvollzieht und diesen Schritt in der nahen Zukunft plant. Ich schließe mit den Worten des Paulus an die Gemeinde in Ephesus, der uns alle an unsere Berufung als Christen erinnert und die Einheit deutlich macht, die wir in Christus haben. Er sagt, so ermahne ich euch nun, ich, der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Glaubens zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib, ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle und in euch allen. Lasst uns beten. Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist, wir preisen dich für das Geschenk der Taufe, das deine Liebe zu uns im Evangelium sichtbar werden lässt. Und wir bitten dich, dass du deine Gemeinde im Glauben stärkst und dort rettenden Glauben schenkst, wo er noch fehlt. Wir beten aber besonders für die Täuflinge, für Aline, für Jonathan und Pierre, dass sie deinen göttlichen Zuspruch in der Taufe erfahren und die Realität des Evangeliums an ihrem eigenen Körper erleben und im Glauben ermutigt und gestärkt zu werden. Wir beten das durch Jesus. Amen. Dass unsere Zuversicht in der Taufe allein in Jesus ruht, das bringen wir auch jetzt vor der Taufe mit dem Lied »In Christus ist mein ganzer Halt« zum Ausdruck. Und soweit möglich stehen wir dazu auf.